Was brauch ich Realität, wenn Facebook jedem gefällt? Es läuft nur mehr virtuell, die Zeit vergeht viel zu schnell. Das ist die Generation, doch die kennt man ja schon. Reden nur über WhatsApp, das macht das Lügen perfekt. Generation 2000 aufwärts, ich schau zu, wie mein Handy rauffährt. Nach dem Absturz einfach Neustart, manche nennen mich auch Heuchler. Doch ich kann nichts dafür, ich bin wirklich so trendy. Guck mich an, ich hab das schickeste Handy. Alle Apps installiert, automatisch aktualisiert, dass ich gar nichts machen muss, einfach warten, was passiert. Resistent gegen Viren, wegen meinem Antischee. Doch die Bitches sehen wegen meines Smartphone ganz verrückt. Noch schneller Selfie, am besten Hochformat. Was soll ich denn sonst machen an so einem Tag? Upload Facebook, 90 Likes sind zu wenig, deshalb hab ich den neuesten Scheiß, der mir 20.000 Likes in einer Stunde bringt. Likes, Likes, Likes, auch ungeschminkt. Was brauch ich Realität, wenn Facebook jedem gefällt? Es läuft nur mehr virtuell, die Zeit vergeht viel zu schnell. Das ist die Generation, doch die kennt man ja schon. Reden nur über WhatsApp, das macht das Lügen perfekt. Was wäre ich ohne Smartphone, ich weiß es nicht. Die Menschen heutzutage haben Schweigepflicht. Stattdessen WhatsApp, Facebook und etc. Du bist out, hast du kein Teil von Apple am Start. Ein Foto, ein Post oder Like, ja das muss sein, damit jeder weiß, wo du dich gerade rumtreibst. Essen auf dem Tisch und ein Foto gemacht. Nach ein paar Sekunden wird es auf die Chronik gepackt. Ohne Handywecker würde ich jeden Tag verpennen. Ohne Facebook wollte ich mal deinen Namen kennen. Ohne WhatsApp nicht wissen, wie es dir heute geht. Und ohne Navi wollte ich mal den Nachhauseweg. Mach ein Foto von mir, wie ich gerade ans Mic step mit Freezy zum Trap diesen Track gerade einrap. Scheiße, verdammt, Mann, ich kann das nicht mehr. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern der Akku ist leer. Was brauch ich Realität, wenn Facebook jedem gefällt? Es läuft nur mehr virtuell. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Das ist die Generation, doch die kennt man ja schon. Reden nur über WhatsApp, das macht das Lügen perfekt. Mein Akku hält 4 Tage, obwohl ich ständig smarte. Mit meinem Phone in der Hand, sitz auf dem Thron hier im Land. Mach doch mal ein Foto von mir und meinem Notebook. Das wollen die Leute sehen, Likes mir kommen, Freudentränen. Was brauch ich Realität, wenn Facebook jedem gefällt? Es läuft nur mehr virtuell, die Zeit vergeht viel zu schnell. Das ist die Generation, doch die kennt man ja schon. Reden nur über WhatsApp, das macht das Lügen perfekt. Was brauch ich Realität, wenn Facebook jedem gefällt? Es läuft nur mehr virtuell, die Zeit vergeht viel zu schnell. Das ist die Generation, doch die kennt man ja schon. Reden nur über WhatsApp, das macht das Lügen perfekt. Was brauch ich Realität, wenn Facebook jedem gefällt? Es läuft nur mehr virtuell, die Zeit vergeht viel zu schnell. Das ist die Generation, doch die kennt man ja schon. Reden nur über WhatsApp, das macht das Lügen perfekt.